Monetäre Staatsfinanzierung. Das Verbot der monetären Staatsfinanzierung durch die Notenbank war aus deutscher Sicht stets ein Kernelement der Vertragskonstruktion von Maastricht gewesen. Seine Durchsetzbarkeit hing zu jeder Zeit davon ab, wie man es mit dem No-Bail-Out-Prinzip hielt und welche Konsequenzen man für dessen Durchsetzung zu tragen bereit war. Schon früh in der beginnenden Krise erhoben sich Stimmen, die der EZB eine größere Rolle bei der Überwindung der Vertrauenskrise um die Staatsverschuldung einiger Euro-Länder zuweisen wollten. Nachdem es zu Eurobonds zunächst nicht kam und der im Juni 2010 gegründete Rettungsfonds EFSF, Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, sich trotz seines mehrfach ausgedehnten Volumens als zu klein für einen solchen Fall wie Italien erwies, wuchs im Herbst 2011 der Druck, Vertragsbestimmungen hin oder her, die EZB zumindest so lange zum Lender of Last Resort zu machen, als das Vertrauen in die Fähigkeit Italiens, seine Finanzprobleme zu lösen, noch nicht wiederhergestellt war. Erstmals war diese Diskussion im Mai 2010 aufgebrochen, bei der Entscheidung der EZB, Anleihen von Griechenland, Portugal und Irland marktpflegend aufzukaufen. Diese Entscheidung war gegen die Stimmen der beiden deutschen Zentralbankratsmitglieder Axel Weber und Jürgen Stark getroffen worden. Sie begann erneut und verschärft, als die EZB im August 2011 entschied, das Ankaufsprogramm auf Anleihen von Italien und Spanien auszudehnen. Kurz danach kündigte der deutsche Chefvolkswirt der EZB, Jürgen Stark, seinen Rücktritt aus dem Direktorium der EZB zum Jahresende 2011 an. Dieser Rücktritt wurde allgemein mit seiner Niederlage in dieser für die deutsche Konzeption der Währungsunion zentralen Frage in Verbindung gebracht. Stark widersprach dieser Interpretation nicht. Er bestätigte sie vielmehr 3 Monate nach seinem Rücktritt mit einer massiven Generalkritik an der Politik der EZB und dem gesamten Kurs der Rettungspolitik. Bei der Diskussion um die Finanzierung des vergrößerten EFSF im September und Oktober 2010 wurden die grundsätzlichen Auffassungsunterschiede erneut immer wieder deutlich. Die besonders von Frankreich unterstützten Versuche, dem EFSF eine Banklizenz zu geben, hätten diesem eine problemlose Refinanzierung bei der EZB und damit eine indirekte monetäre Finanzierung der Ausleihungen des EFSF ermöglicht. In die gleiche Richtung wies der Versuch, Sonderziehungsrechte, die nationale Notenbanken haben, bei der EZB zu poolen und als zusätzliche Deckungsmasse in das EFSF einzubringen. Das wäre indirekt der Einstieg gewesen, die Goldvorräte der Bundesbank als Deckung für die EFSF-Kredite heranzuziehen. In beiden Fällen blieb die Bundesregierung hart. Sie hatte allerdings aufgrund der dadurch ausgelösten Diskussion auch keine andere Wahl, zumal Bundesbankpräsident Jens Weidmann sehr offensiv die Öffentlichkeit suchte und eine Vereinnahmung der Geldpolitik beklagte. So lasse der Druck auf die Politik nach, notwendige Maßnahmen zur Krisenlösung zu ergreifen. Die Öffentlichkeit war sowieso in Aufregung wegen der Vergrößerung des Rettungsschirms. Und am 26. Oktober 2011 hatten die deutschen Institute für Wirtschaftsforschung in ihrer jährlichen Gemeinschaftsdiagnose bereits vorgerechnet, dass die maximale Belastung Deutschlands aus den verschiedenen Rettungspaketen bereits jetzt bei über 300 Milliarden Euro liegen könne. Anlässlich der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2011 der Wirtschaftsforschungsinstitute zeigte sich zudem, dass der Riss bei der Beurteilung der EZB-Politik mitten durch die deutschen Wirtschaftsforscher ging. Die Mehrheitsmeinung der Gutachter kritisierte, dass die EZB mit dem Einstieg in die monetäre Staatsfinanzierung durch Ankauf staatlicher Anleihen, wenn nicht den Buchstaben, so doch den Geist des Maastricht-Vertrages verletzt und die Grenzen ihres Mandats eindeutig überschritten habe. Indem die EZB ausfallgefährdete Anleihen als Sicherheiten akzeptiert, misst sie ihnen einen Wert zu, den sie nach Einschätzung der Märkte nicht haben. Durch den Ankauf erfolgt eine Vergemeinschaftung von Schulden, denn bei einem Forderungsausfall müssen die Mitglieder der Währungsunion nach ihren Kapitalanteilen für die Verluste einstehen. Eine Minderheit hielt die Ankäufe und auch die Ausdehnung des Ankaufsprogramms auf Italien und Spanien für gerechtfertigt, weil sie notwendig gewesen sei, um die Stabilität der Finanzmärkte zu sichern. Mit der Verschärfung der Krise um die Refinanzierung der italienischen Staatsschuld Im November 2011 flammte die Diskussion erneut auf. Angelsächsische Ökonomen und die angelsächsische Wirtschaftspresse forderten fast durchgehend und in zunehmend ultimativer Sprache, dass die EZB Staatsanleihen des Euroraums zur Kurspflege unbegrenzt aufkaufen solle. Und es waren Autoritäten darunter.